Hören und verstehen. Hör gut zu und ergänze U oder Ü. Berühmt. 15. Hübsch. Nur. 200. Bücherregal. Handbuch. Küche. Tüchtig. Natürlich. Schule. Kuchen. Jetzt sprechen drei Personen über das Thema Kriminalromane. Hör dir an, was sie sagen und beantworte dann die Fragen im Buch. Anna? Meine Mutter sagt, ich soll nicht so viele Krimis lesen. Von wegen Aggressivität und so weiter. Also zu Hause, wenn meine Mutter da ist, liegen die Schulbücher auf dem Tisch. Und unter den Schulbüchern liegt ein Krimi. Schön brutal muss es aber sein. Besonders gut finde ich die neuen Krimis mit den Serienkillern und so. Jens? Morde sind einfach interessanter als Liebe, Herz, Schmerz und so. Aber viele Krimis sind ein bisschen dumm. Wenn es kompliziert wird, kann ich an nichts anderes mehr denken. Dann will ich es unbedingt wissen. Wer war der Mörder? Sascha? Krimis, so von Agatha Christie, also die liest meine Mutter. Ich find das sterbenslangweilig. Ein Toter und dann suchen sie und was denkt der Detektiv und war's der Gärtner oder der Hund und so weiter. Also zum Einschlafen, echt. Wo kein Blut dabei ist, das interessiert mich nicht. Ich stehe mehr auf Horror.